Stahlgeschmeid. Blendet mir noch die Lohne den Blick. Helle Waffen, heb ich sie auf. Schwellenden Atem schwingt sich die Brust. Brech ich die engen Bünde. Komm, mein Schwert, schneide das Eisen.